Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Das war eine Woche digitaler, hätte sie kaum sein können. Während zu Wochenbeginn in Berlin die IFA langsam zu Ende ging, versammelte sich danach in der Hauptstadt alles, was mit Netzausbau und der digitalen Agenda des Landes irgendwie zu tun hat. Einige Treffen und Kongresse standen an und mein Kollege Jan Rehm war bei einigen dieser Termine auch dabei. Jan, warum eigentlich dieser Auftrieb und was gibt es überhaupt Neues? Ja, warum? Ich würde mal sagen, wir starten rein ins Wahljahr. Wir haben ja nächstes Jahr Wahl und die digitalen Themen werden eine noch größere Rolle spielen als schon bisher. Und wir hatten ja zum Beginn der IFA die sogenannte Vectoring 2-Entscheidung, die besagt, der Ausbau der bestehenden Kupfernetze mit der umstrittenen Technik, die kann jetzt also losgehen. Die Entscheidung prägte dann auch die nächsten Tage eben diese Kongresse und Treffen. Und da trafen sich zum Beispiel die Macher der digitalen Agenda beim Branchenverband ECO, um ein Resümee nach 2 Jahren zu ziehen. Am Tag drauf versammelten sich dann die Mitbewerber der Telekom beim gemeinsamen Symposium Breitbandpolitik der Verbände BREKO, VATM, Buglers, Anger sowie des Fiber to the Home Councils Europe. Und was kam raus bei den Veranstaltungen? Ja, das haben die Kollegen vor Ort und ich durchaus auch überlegt und naja, nach einiger Diskussion waren wir uns dann einig, also der Wahlkampf im Bereich der Digitalthemen, der hat begonnen und der Streit ums Vectoring ist mit der vorliegenden Entscheidung noch lange nicht vorbei. Gut, dann wollen wir die beiden Punkte jetzt noch ein bisschen vertiefen, im Detail draufschauen. Beginnen wir mit der Digitalpolitik und dem Breitbandausbau. 3 Minister auf einer Bühne und später noch 2 Staatsminister. Solch eine Ballung an Prominenz ist selbst im politischen Berlin selten anzutreffen. Vor allem nicht auf einer Veranstaltung eines Branchenverbandes. Der Verband der Internetwirtschaft ECO hat es dennoch geschafft. Und so saßen Wirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel, Innenminister Thomas de Maizière und Infrastrukturminister Alexander Dobrindt einträchtig zusammen und zogen eine Bilanz ihrer digitalen Agenda. Alle 3 waren sie sich einig, man habe eine Menge geschafft. Ob IT-Sicherheitsgesetz oder mehr Rechtssicherheit für WLAN-Betreiber, man sei auf einem guten Weg. Ein bisschen Selbstkritik gab es auch. So übernahm der Innenminister für einen Moment selbst die Rolle der Opposition, die nicht mit auf der Bühne saß. Wo ich immer einen Mangel sehe, damit ich immer Opposition spiele, ja? Einen Mangel sehe, wir sind noch nicht gut genug bei der Nutzung des digitalen öffentlichen Verwaltungsangebote. Da sind wir einfach noch nicht gut genug. Dass es einiges an der digitalen Agenda zu kritisieren gibt, das zeigte sich anhand einer Auflistung des Gastgebers ECO. Der setzte 45 der Agenda-Punkte auf den Prüfstand und resümierte 40% umgesetzt, 60% noch nicht erreicht. So gäbe es noch dringenden Handlungsbedarf in Sachen Urheberrechte und Datenschutz. Allen voran hapere es aber weiter bei der Infrastruktur, so das ECO-Vorstandsmitglied Oliver Süme, zuständig für Politik und Recht. Ich hoffe, dass wir die 50 Mbit bis 2018 schaffen. Gleichzeitig sagen wir als Verband jetzt schon, wir brauchen viel mehr. Wir brauchen Gigabit bis 2025. Und wenn wir uns angucken, wo wir im internationalen Vergleich da stehen, dann merken wir, dass wir schon Gefahr laufen, dort abgehängt zu werden. Die Opposition, die erst am Tag darauf bei den Branchenverbänden zum Breitbandsymposium eingeladen war, kritisiert den aktuellen Breitbandausbau und die gesetzten Ziele ebenfalls. Tabea Rösner von den Grünen. 2018 50 Mbit, das ist einfach zu kurz gedacht. Das kann nur ein Zwischenziel gewesen sein, aber man sieht ja sehr deutlich, dass der Breitbandausbau so nicht vorankommt, wie er vorankommen müsste. Auch die FDP meldete sich beim Thema Breitband zu Wort. Schließlich will sie im nächsten Bundestag wieder vertreten sein. Parteichef Christian Lindner befürchtet, dass komme der Ausbau der Netze nicht schnell genug voran, nicht nur die Bürger, sondern auch die Wirtschaft darunter leiden würden. Infrastrukturminister Dobrindt hatte kurz vor der ECO-Veranstaltung gerade frische Förderbescheide überreicht. Er findet den Ausbau eigentlich ganz gelungen. Ein bisschen mehr Internet wäre in Zukunft aber natürlich gut. Der Breitbandausbau, auch der ist erfolgreich, wobei ich Ihnen sage, wir haben also eigentlich schon fast vor 3 Jahren in den Koalitionsverhandlungen dieses Ziel 50 Mbit aufgeschrieben. Wenn wir uns 3 heute zusammensetzen würden, würden wir doch kein Ziel 50 Mbit mehr aufschreiben. Daran sieht man auch, welche Dynamik da drin ist. Wir würden natürlich viel weitergehen. Darum sage ich Ihnen auch ganz offen, Gigabit-Gesellschaft 2025 ist mir ein bisschen zu wenig ambitioniert. Als Vorreiter beim Ausbau der Netze sieht sich die Deutsche Telekom. Sie habe schließlich schon heute mit weitem Vorsprung das umfangreichste Glasfasernetz in Deutschland. Auch die Vectoring-Technik treibe den Glasfaserausbau voran, so Niek-Jan van Damme auf der IFA-Pressekonferenz des Unternehmens. Ich bedauere auch wirklich persönlich sehr, dass unsere Wettbewerber so viel gemacht haben, um diesen Schritt nach vorne zu verhindern. Ich glaube, wir haben wirklich viel Zeit verloren. Das ist total schade. Das sehr lange Regulierungsverfahren, auch schwierige Schritte mit Brüssel, haben dazu geführt, dass die Kunden leider länger warten müssen. Telekom-Chef Niek-Jan van Damme auf der IFA-Pressekonferenz. Jan, die Entscheidung über das Vectoring 2 ist ja nun da. Die Bundesnetzagentur hat sie gefällt. Geht es jetzt ganz schnell voran mit dem Vectoring-Ausbau? Ja, wahrscheinlich nicht. Es war ja bereits in den vergangenen Wochen zu hören, zumindest so in Insiderkreisen, dass man wahrscheinlich klagen wolle. Und das ist jetzt sicher. Mir gegenüber haben eine ganze Reihe Telekom-Wettbewerber bestätigt, sie wollen gegen die Entscheidung den Rechtsweg einschlagen. Und vor allem wollen die Unternehmen den sogenannten vorläufigen Rechtsschutz in Anspruch nehmen. Das heißt, stark vereinfacht ausgedrückt, der Vectoring-Ausbau würde dann auf Eis gelegt, bis eine Entscheidung gefallen ist. Schaut man sich andere Klagen in diesem Bereich an, dann könnte es sein, dass der Vectoring-Ausbau erneut um Jahre verzögert wird. Ja, wird damit das Breitbandziel der Bundesregierung, eine flächendeckende Grundversorgung mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde bis zum Jahr 2018 irgendwie gefährdet? Was wollen die Mitbewerber erreichen? Also das Ziel könnte auch ohne Vectoring erreicht werden, aber eben es geht auch kaum was drüber hinaus über dieses Ziel von 50 Megabit pro Sekunde auf Kupferbasis. Aber wir haben es eben auch im Beitrag schon gehört, auch die Politik hat erkannt, dass dieses Mindestziel eigentlich ja schon überholt ist und perspektivisch doch weit höhere Bandbreiten gebraucht werden. Ja, und da kommen wir dann auch zu dem, was die Mitbewerber erreichen wollen. Die wollen nämlich einen Ausbau vorrangig mit Glasfaser, ohne befürchten zu müssen, dass ihnen ja dieses getunte und per Dekret bevorzugte Kupfer das Geschäft kaputt macht. Die Unternehmen und Verbände fordern ganz klar, die Bundesregierung müsse auf zukunftsfähige Netze setzen, statt alte Technologien künstlich am Leben zu halten. Wollen denn die Mitbewerber der Telekom damit auch die Förderung für ihren Netzausbau erreichen? Das gar nicht mal unbedingt. Die Unternehmen und Verbände betonen sehr deutlich, sie wollen für den normalen Ausbau gar keine Förderung haben. Wenn gefördert würde, sagen sie, dann solle das Geld genau dorthin fließen, wo sich der eigenwirtschaftliche Ausbau nicht lohne. Da spricht man von den sogenannten Deckungslücken und die gibt es eben gerade im ländlichen Raum, wenn auch der letzte Bauernhof ans Netz soll und in den Verteilernetzen im Hintergrund. Das mit dem Bauernhof ist auch gar kein Witz, auch das wurde in Berlin deutlich, denn etwas unbemerkt von der Öffentlichkeit durchläuft nämlich gerade auch die Landwirtschaft im Moment einen enormen digitalen Wandel. Es gibt noch eine zweite große Forderung, die unisono genannt wurde. Die Förderung, wenn sie denn geschehe, die solle transparenter werden, denn aktuell sei oft sehr unklar, in welche Modelle investiert werde und vor allem, welche Unternehmen im Endeffekt profitieren würden. Wir haben ja eben gehört, Infrastrukturminister Dobrindt fordert noch leistungsfähigere Netze, Gigabit bis 2025. Das würde nicht reichen. Was sagen denn die Verbände und Unternehmen dazu? Ja, ganz kurz, nicht viel. Dass die aktuellen Ziele nicht reichen, das ist allen klar. Aber sie betonen, Wahlkampfgetöse und überzogene Forderungen seien angesichts des noch immer schleppenden Ausbaus der Glasfaser in Deutschland absolut fehl am Platz. Man solle, und die Unternehmen sagen, man wolle auch statt großer Ziele hauruck lieber kontinuierlich und dann vor allem flächendeckend ausbauen. Der Streit um die digitale Agenda und den Breitbandausbau diese Woche in Berlin. Jan Rehm berichtete. Danke.